Was sehe ich auf dem Bild? Auf dem Bild sieht man einen Mann, der an einem Schreibtisch sitzt und am Computer arbeitet. Er trägt ein kariertes Hemd und hat einen Bart. Das Büro ist hell und modern, mit großen Fenstern im Hintergrund. Auf dem Schreibtisch stehen ein großer Bildschirm, eine Tasse und verschiedene Arbeitsmaterialien. Der Mann wirkt konzentriert und zufrieden bei der Arbeit.